So ist die Kind- und Knabenheit. Sie behält Kleinstes, sie vergisst Größtes. Man weiß bei weitem selten warum. Abschiede behält ohnehin die immer unten und oben und überall hinaus wollende Kindheit weniger als Ankunft. Denn ein Kind verlässt 10-mal leichter die langgewohnten Verhältnisse als die kurzgewohnten, und erst im Manne erscheint gerade das Umgekehrte der Berechnung. Für Kinder gibt es kaum Abschiede, denn sie kennen keine Vergangenheit, sondern nur eine Gegenwart voll Zukunft. Schwarzenbach an der Saale hatte freilich viel, einen Pfarrer und einen Kaplan, einen Rektor und einen Kantor, ein Pfarrhaus voll kleiner und zwei großer Stuben, diesem gegenüber zwei große Brücken mit der dazugehörigen Saale und gleich daneben das Schulhaus, so groß, wohl größer wie das ganze Joditzer Pfarrhaus. Und unter den Häusern noch ein Rathaus, nicht einmal gerechnet das lange, leere Schloss. Gerade mit dem Vater trat auch ein neuer Rektor an, Werner, aus dem Merseburgischen. Ein schöner Mann mit breiter Stirne und Nase, voll Feuer und Gefühl, mit einer hinreißenden Naturberedsamkeit voll Fragen und Gleichnisse und Anreden, wie Pater Abraham. Übrigens aber ohne alle Tiefe, weder in Sprachen noch in anderen Wissenschaften. Indes half er der Armut auf dieser Kehrseite durch einen Kopf von Freiheit, Rede und Eifer ab. Seine feurige Zunge war der Hebel der kindlichen Gemüter. Sein Grundsatz war, aus der Grammatik die nur allernotwendigsten Sprachformen, worunter er bloß die Deklination und Konjugationen verstand, lernen zu lassen und dann ins Lesen eines Schriftstellers überzuspringen. Paul musste sogleich den Sprung hoch über Langens Colloquia hinweg in den Cornelius tun. Und es ging. Die Schulstube, oder vielmehr die Schularche, fasste ABC-Schützen, Buchstabierer, Lateiner, große und kleine Mädchen, welche wie an einem Treppengerüste eines Glashauses oder in einem alten römischen Theater von Boden bis an die Wand hinaufsaßen und Rektor und Kantor samt allem dazugehörigen Schreien, Summen, Lesen und Prügeln in sich. Die Lateiner machten gleichsam eine Schule in der Schule. Bald darauf wurde auch die griechische Grammatik mit dem Erlernen der Deklination und der nötigsten Zeitwörter angefangen und ohne weiteren Aufenthalt bei der Grammatik sofort ins Neue Testament zum Übersetzen übergesetzt. Werner, der oft im Feuer der Rede sich selber so lobte, dass er über seine eigene Größe erstaunte, hielt auch seine fehlerhafte Methode für eine originelle, ob sie gleich nur eine Basedosche war. Aber Pauls fliegendes Fortschreiten wurde ihm ein neuer Beweis. Etwa ein Jahr darauf wurden einige wenige Deklinationen und Zeitwörter aus Danzens lateinisch geschriebener hebräischen Grammatik zu einer Schiffbrücke zum ersten Buche Moses geschlagen, dessen Anfang gerade die Exponierschwelle junger Hebräer den ungebildeten Juden zu lesen verboten war. Ich werde mit Ihnen sogleich wieder mit dem Leben des Helden chronologisch fortschreiten, sobald ich nur einen Augenblick kursorisch über die Zeit hinaus, weiter und vorausgegangen bin und Ihnen habe sehen lassen, wie viel er auf einmal zu tun gewusst und gehabt. Sogleich darauf werde ich wieder statarisch. Das griechische Testament musste er und das hebräische mündlich übersetzen in ein lateinisches, wie ein Vulgatamacher. Der Rektor hatte unter Pauls Übersetzung, er war der einzige Hebräer in der Schule, eine gedruckte neben sich liegen. War der Held mit dem Analysieren mancher Wörter nicht zurechte gekommen, so schlug wohl zuweilen das zweite Unglück dazu, dass es dem Lehrer ebenso ging. Der jetzige Romanschreiber verliebte sich ordentlich in das hebräische Sprach- und Analysiergerümpel und Kleinwesen, eigentlich auch ein heimlicher Zug seiner Liebhaberei für Häuslichkeit und borgte aus allen schwarzenbachischen Winkeln hebräische Sprachlehren zusammen. Um über die diakritischen Punkte, die Vokalen, die Akzente und dergleichen alles aufgehäuft zu besitzen, was bei jedem einzelnen Worte analysierend aufzutischen ist. Darauf nähte er sich ein Quartbuch und fing darin bei dem ersten Buche Moses an und gab über das erste Wort, über seine 6 Buchstaben und seine Selblauter und das erste Dagesch und Schwa so reichliche Belehrungen aus allen entlehnten Grammatiken mehrere Seiten hindurch, dass er bei dem ersten Worte anfangs, er wollte so von Kapitel zu Kapitel fortschreiten, auch ein Ende machte, wenn es nicht bei dem zweiten war. Was noch von des Quintus Fixlein Treibjagd in einer hebräischen Foliobibel nach größeren, kleineren, umgekehrten Buchstaben im ersten Zettelkasten geschrieben steht, ist wörtlich mit allen Umständen auf Pauls eigenes Leben anzuwenden. Ebenso närrisch verfuhr Paul mit dem jetzt so veralteten Hofmann, der mit seinen deutschen Übersetzsätzen oder Beispielen für lateinische Regeln ein Großkreuzspeckius für Schüler war und wand sich durch Schraubengänge, da der Mann zu immer mehrer Syntaxis ornata überging, so sehr in lauter schwere Partizipalverengungen ein, dass der gute Rektor mehr darauf sinnen musste, ihn zu verstehen als zu verbessern. Sogleich nach der Ankunft in Schwarzenbach, noch immer stehe ich im Kursorischen, bekam er vom Kantor Gressel Unterricht auf dem Klaviere. Und auch hier, nachdem er nur einige Tanzstücke und später das Gemeinste des Chorals erlernte, Gott gebe doch dem armen Knaben einmal einen gründlichen Lehrer, wünsch ich, so wenig auch überall dazu sich Aussicht zeigt, geriet er bald in seine selber Freilassung vom Unterrichte, nämlich in Fantasieren auf dem Klaviere und in Aufsammeln und Abspielen aller Klavierstücke, die nur im Orte aufzutreiben waren. Die musikalische Grammatik, den Generalbass, erlernte er so durch viel Fantasieren und Notenspielen, etwa so, wie wir die Deutsche durchsprechen. Zu gleicher Zeit legte er sich lesend auf die schöne Literatur der Deutschen. Da aber in Schwarzenbach keine andere zu haben war als die romantische und von dieser nur die schlechten Romane aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, so trug er sich von diesen Quadern einen kleinen babylonischen Turm zusammen, ob er gleich jedes Mal aus ihm nur einen Quader herausziehen konnte zum Lesen. Aber unter allen Geschichten auf Bücherbrettern, denn Schillers Armenier wiederholt später nur die halbe Wirkung, goss keiner ein solches Freudenöl und Nektaröl durch alle Adern seines Wesens, bis sogar zu körperlichem Verzücken, als der alte Robinson Crusoe. Er weiß noch Stunde und Platz, wo die Entzückungen vorfielen. Es war abends an dem Fenster gegen die Brücke zu. Und nur später ein zweiter Roman, Veit Rosenstock von Otto, vom Vater gelesen und verboten, wiederholte die Hälfte jener Begeisterung. Nur als Plagiar- und Bücherdieb genoss er ihn aus der väterlichen Studierstube so lange, bis der Vater wiederkam. Einmal las er ihn unter einer Wochenpredigt des Vaters in einer unbesuchten Empor auf dem Bauche liegend. Jetzige Kinder beneide ich wenig, welchen der erste Eindruck des kindlichen und kindischen Robinsons entzogen und vergütet wird durch die neuen Umarbeiter des Mannes, welche die stille Insel in einen Hörsaal oder in ein abgedrucktes Schnepfental verwandeln und den schiffbrüchigen Robinson überall mit einem Lehrbuche in der Hand und eigenen Diktatis im Maule herumschicken, damit er jeden Winkel zu einer Winkelschule stifte, obgleich der Mann mit sich selber so viel zu tun hat, damit er sich nur notdürftig beim Leben erhält. Zu gleicher Zeit, nämlich kurz darauf, bat der junge Kaplan Völkel sich vom Vater den Jungen auf tägliche 2 Stunden nach dem Essen aus, um allerlei aus Philosophie und Geographie mir beizubringen. Wodurch ich ihm, den kein besonderes Erziehtalent anfeuerte, bei meiner dörfischen Unbehülflichkeit so wert bis zum Aufopfern seiner Ruhezeit geworden, weiß ich nicht. In der Philosophie las er, oder eigentlich ich ihm vor, die Weltweisheit von Gottsched, welche mich bei aller Trockenheit und Leerheit doch wie frisches Wasser erquickte durch die Neuheit. Darauf zeigt er mir auf einer Landkarte, ich glaube von Deutschland, viele Städte und Grenzen. Was ich aber davon behalten, weiß ich nicht und suche es bis heute vergeblich in meinem Gedächtnis. Ich getraue mir zu beweisen, dass ich unter allen jetzt lebenden Schriftstellern vielleicht der bin, was freilich stark klingt, welcher von Landkarten das wenigste versteht. Ein Atlas von Landkarten trüge statt des Himmels, des Mythologischen, für mich eine Hölle, wenn ich sie in meinen Kopf überzutragen hätte. Was in diesem von Erdbeschreibungen, Städten und Ländern etwa hangen geblieben, ist das Wenige, was mir unterwegs angeflogen auf dem geografischen Lehrkursus, welchen teils die Postwagen statarisch, teils die Hauterer kursorisch mit mir nahmen, um mich in gutem Gymnasiumdeutsch auszudrücken. Desto mehr danke ich dem guten Kaplane für seine Anleitung zum deutschen Stil, welche nichts bestand als in einer Anleitung zur sogenannten natürlichen Theologie. Er gab mir nämlich den Beweis, ohne Bibel zu führen, auf, zum Beispiel, dass ein Gott sei oder eine Vorsehung und so weiter. Dazu erhielt ich ein Oktavblättchen, worauf nur mit unausgeschriebenen Sätzen, ja mit einzelnen Worten durch Gedankenstrich auseinandergehalten, die Beweise und Andeutungen aus Nösselt und Jerusalem oder andern standen. Diese verzifferten Andeutungen wurden mir erklärt. Und aus diesem Blatt entfalteten sich, wie nach Goethens botanischen Glauben, meine Blätter. Mit Wärme fing ich jeden Aufsatz an. Mit Lohe hörte ich auf. Denn immer kamen in das Ende der Welt, des Lebens, die Freuden des Himmels. Und all das Übermaß, das der jungen Rebe in ihrem warmen Frühling entquillt und das erst im Herbste so etwas Geistigen zeitigt. Wenn nun diese Schreibstunden nicht Arbeit, sondern Freuden und Freistunden waren, wem gehört das Lob und Verdienst als dem Wahlherrn des rechten Blüte- und Fruchttragenden Thema? Denn man bedenke und halte diese anfüllenden und anregenden Aufgaben doch nur gegen die gewöhnlichen der Schullehrer, welche so geräumig und unbestimmt, dem Herzen der Jugend so fremdartig oder über den jugendlichen Lebenskreis so weit hinausragend, wie ich im Scherze in einer Note 1000 erfinden wollte, dass ich lieber im Ernste wünschte, ein freier, jugendkennender Mann setzte sich hin und schriebe ungeachtet der besten Gedanken und Ausarbeitungen, die er sonst liefern könnte, vor der Hand weiter nichts, als nach der Maßgabe der unzähligen Dispositionen über die Sonntagstexte ein Bändchen voll bloßer Preisaufgaben für Lehrer, welche diese bloß dadurch zu lösen hätten, dass sie unter ihnen erwählten, um sie den Schülern aufzugeben. Noch besser als alle Aufgaben sind vielleicht gar keine. Der Jüngling dürfte selber sich jedes Mal die Materie wie eine Geliebte auslesen, für welche er warm und voll ist und mit der allein er das Lebendige zu erzeugen vermag. Lasse doch den jungen Geist nur auf einige Stunden und Bogen lang frei, wie ja sogar der Ältere es braucht, damit er von euren Händen ungestört austöne. Sonst ist er eine Glocke, die auf dem Boden aufsteht und nicht eher ertönen kann, als bis sie unberührt im Freien hangt. Aber so sind die Menschen, durch alle Ämter hinauf. Sie haben keine Lust, knechtische Maschinen zu freien Geistern zu machen und dadurch ihre Schöpf-, Herrsch- und Schaffkraft zu zeigen, sondern sie glauben, diese umgekehrt zu erweisen, wenn sie an ihre nächste oder Obermaschine aus Geist wieder eine Zwischenmaschine und an die Zwischenmaschinen endlich die letzte anzuschienen und einzuhegeln vermögen, so dass zuletzt eine Mutter Marionette erscheint, welche eine Marionettentochter führt, die wieder ihrerseits imstande ist, ein Hündchen in die Höhe zu heben. Alles nur eine Zusammenhägelung desselben Maschinenmeisters. Gott, der rein Freie, will nur Freie erziehen. Der Teufel, der rein Unfreie, will nur seinesgleichen. Meine wöchentlichen Ausarbeitungen gebe ich jetzt für keine jetzigen hin. Sie mögen auch die Welt noch so sehr bilden. Denn jene bildeten noch weit mehr mich selber. Besonders da ihre Gegenstände meinem Triebe zum Philosophieren die Schranken auftaten und ihn sich auslaufen ließen. Ein Trieb, der schon vorher sich in meinem engen Kopfe ausrennen wollte, in einem schmalen Oktavbüchlein, worin ich das Sehen und Hören logisch zu ergründen suchte und dachte. Und woraus ich meinem Vater etwas erzählte, der mich so wenig tadelte und verstand als ich. Kann man denn es den Jugendlehrern zu oft sagen? Oft genug habe ich es wohl indessen schon gesagt, dass alles Hören und Lesen den Geist nicht halb so kräftigt und regt und reizt als Schreiben und Sprechen. Weil jenes dem weiblichen Empfangen ähnlich nur die Kräfte der Aufnahme bewegt, dieses aber dem männlichen Erzeugen ähnlich die Kraft des Schaffens in Anspruch nimmt und in Bewegung setzt. Schreiben nicht lebenlange Übersetzer der geistreichsten und sprachkürzesten Schriftsteller, zum Beispiel Ebert als der von Young, ihre Vorreden, Noten und Gedichte mit der angeborenen Wässrigkeit fort, indes doch einige Verbesserung zu erwarten gewesen wäre, da unter allem Lesen das Übersetzen das Aufmerksamste ist, sowie das Scharf- und Feinsichtigste, daher auch jeder Übersetzer eines genialen Werks dieses besser durchgenießt und auskernt als jeder Leser. Lesen heißt in die Schulkasse oder den Armensäckel einsammeln. Schreiben heißt eine Münzstätte anlegen. Aber der Prägstock macht reicher als der Klingelbeutel. Schreiben verhält sich als eine sokratische Hebammenkunst, die man an sich selber übt zum Lesen wie Sprechen zum Hören. In England und bei Hof- und Weltleuten bildet das Sprechen aus und hilft dem seltenen Lesen nach. Diese Stunden des Kaplan setzt dich endlich auf ein Schachspiel. Und sie wurden verspielt, weil nicht gespielt wurde. Zuweilen nämlich beschloss der Kaplan den geografischen Unterricht mit einem im Schach. Mein liebstes Spiel bis noch jetzt, ob ich gleich darin wie in jedem anderen der Anfänger geblieben, als der ich gleich anfangs aufgetreten. Da ich nun einmal die Stunde ungeachtet der Kopfschmerzen besuchte, weil mir ein Schach versprochen war, und da dasselbe aus Vergessen nicht kam, so kam ich auch niemals mehr wieder. Ich begreife viel schwerer den einen Umstand, dass mir der Vater ein solches von keinem Worte motivierte Wegbleiben schweigend erlaubte, als den anderen natürlichen, dass ich ein Narr war und den Kaplan zur nämlichen Zeit fortfloh, als ich ihn fortliebte. Zwar war ich mit Freuden zwischen ihm und dem Vater die kleine Fußbotenpost, und mit Liebeblicken und Freudenpulsen sah ich ihn fast nach jeder Kindtaufe bei meinem Vater einspringen. Die Taufglocke läutete meinem Ohr deshalb eine Frohmesse ein, und ich las oder schrieb unweit ihres Sprechtisches den halben oder ganzen Abend da verplaudern. Aber ich hatte mir, wie gesagt, das Schachbrett in den Kopf gesetzt und blieb aus. Himmel, wer mag in meiner und in so mancher poetischen und weiblichen Natur in die besten Honigzellen einen solchen Sauerhonig, wenn nicht Honigessig des Liebens und Grollens eintragen? Eine solche widerstreitende Mixtur, die oft die schönsten Tage, ja vielleicht die schönsten Herzen vergiftete und wundfraß. Wahrlich, wäre oft der heißesten Liebe nur noch eine halbe Unze Lichtäder oder Verstand beizumischen, ich wüsste nichts darüber, über die wärmste Liebe. So aber gerinnt sie zu ihrem sauren Boden und Gegensatz. Da die Schraubgenossenschaft wusste, dass er in der Schule die Zeitung las und in seine Schulstubenpredigten jede lebendige Gegenwart aufnahm, so schickte sie ihm von der Erlanger Realzeitung, die er mithielt, ein altes Blatt aus den 70er Jahren, das die schreckliche Hungersnot in Italien, besonders in Neapel, grausend abschilderte. Die Jahrzahl der Zeitung hatten sie mit einem darauf geflößten Tintenklecks gut genug versiegelt. Sie hörten es nun alle in ihre Stuben gleichsam hinein, wie er vom Fidibusblatt entzündet, wer kann kaum den Abzug des Kantors erwarten, mit dem Erklären losbrechen und mit welchen Feuerfarben er jetzt so, der Erlanger gab nur die Wasserfarben dazu, das hungrige Betteln, Schreien, Niederfallen, Verschlucken auf allen Gassen so nah vor die Schwarzenbacher Schuljugend rücken werde, dass es unentschieden sein werde, ob sie mit heißen Tränen heimkommen werden oder mit heiserem Hunger. Und in der Tat, in solchen Fällen der Schilderungen glaubt der Mensch kaum mehr, dass es noch etwas zu essen gibt in der Welt. Unter welche Ehrenpforten oder auf welchen Ehrenbetten noch abends der gute Herold des Hungers von der Spaßgenossenschaft für sein Rühren und Mahnen gebracht worden, als die Schützengesellschaft die Kinder besehen und vernommen, kann sich jeder denken. Ich aber nicht berichten, weil ich erst dunkel und spät etwas erfahren habe. Alter, gutmeinender Rektor, schäme oder ärgere dich indes nicht besonders über das Spaß- oder Stoßgevögel, das auf deine Kanzeltauben niederfahren will. Die heilige Taube hatte doch mit warmen Flügeln über unseren Herzen geschwebt und sie angebrütet. Für die angewärmte Seele ist's einerlei, ob sie für eine alte oder für eine junge Hungerzeit mit den Schlägen des Wohlwollens gezittert. Wie früher dem Kirchenstuhl gegenüber, so konnte ich nicht anders als zur erhöhten Schulbank hinauf, denn sie saß ganz oben, die Katharina Bärin, mich verlieben. In ihr niedliches, rundes, rotes, blatternarbiges Gesichtchen mit blitzenden Augen und in ihre artige Hastigkeit, womit sie sprach und davonlief. Am Schulkarneval, das den ganzen Fastnachtvormittag einnahm und in Tänzen und Spielen bestand, hatte ich die Freude, mit ihr den unregelmäßigen Hopstanz zu machen und so dem Regelrechten gleichsam vorzuarbeiten und vorzutanzen. Ja, bei dem Spiele »Wie gefällt dir der Nachbar?«, wo man auf das Bejahen des Gefallens zu küssen befehligt wird und auf das Verneinen einem Hergerufenen unter einigen Ritterschlägen des Klumpsackes laufend Platz zu machen hat, trug ich letzte häufig neben ihr davon. Eine Goldschlägerei, durch die meine Liebe wie das edelste Metall größer wurde. Und ein unterhaltendes Abwechseln, wie sie mir immer den Hof verbot und ich sie immer an den Hof rief, waltete ob. Alle diese böslichen Verlassungen, Desertio maliciosa, konnten mir die Seligkeit nicht abschneiden, ihr täglich zu begegnen, wenn sie mit ihrem schneeweißen Schürzchen und Häubchen über die lange Brücke dem Pfarrhause entgegenlief, aus dessen Fenster ich schaute. Sie freilich zu erwischen, um ihr etwas Süßes, nicht so wohl zu sagen als zu geben, zum Beispiel ein Mund voll Obst, dies war ich, so schnell ich auch durch den Pfarrhof eine kleine Treppe hinablief, um die Vorbeilaufende unten im Fluge zu empfangen, meines Wissens nie imstande. Aber ich genoss genug, dass ich sie vom Fenster aus auf der Brücke lieben konnte. Was hoff ich für mich nahe genug war, da ich gewöhnlich immer hinter langen See- und Hörröhren mit meinem Herzen und Munde stand. Ferne schadet der rechten Liebe weniger als näher. Wäre mir auf der Venus eine Venus zu Gesicht gekommen, ich hätte das himmlische Wesen mit seinen in solcher Ferne so sehr bezaubernden Reizen warm geliebt und es ohne Umstände zu meinem Morgen- und Abendstern erwählt zum Verehren. Inzwischen habe ich das Vergnügen, alle, welche in Schwarzenbach bloß ein wiederholtes Joditz der Liebe erwarten, aus ihrem Irrtum zu ziehen und ihnen zu melden, dass ich es zu etwas brachte. An einem Winterabende, wo ich meine Prinzessinsteuer von Süßigkeiten schon vorrätig hatte, der gewöhnlich nur die Einnehmerin fehlte, beredete der Pfarrsohn, der unter allen meinen Schulkameraden der schlechteste war, mich zum verbotenen Wagstücke, während ein Besuch des Kaplans meinen Vater beschäftigte, im Finstern das Pfarrhaus zu verlassen, die Brücke zu passieren und geradezu, was ich noch nie gewagt, in das Haus, wo die Geliebte mit ihrer armen Mutter oben in einem Eckzimmerchen wohnte, zu marschieren und unten in eine Art von Schenkstube einzudringen. Ob Katharina aber zufällig da war und wieder hinaufging, oder ob sie der Schelm mit seiner Bedientenanlage unter einem Vorwande herunterlockte, auf die Mitte der Treppe, oder kurz, wie es dahin kam, dass ich sie auf der Mitte fand, dies ist mir alles nur zu einer träumerischen Erinnerung auseinandergeronnen. Denn eine plötzlich aufblitzende Gegenwart verdunkelt dem Erinnern alles, was hinter ihr ging. So stürmisch wie ein Räuber war ich zuerst der Geber meiner Essgeschenke, und dann drückt ich, der ich in Joditz nie in den Himmel des ersten Kusses kommen konnte und der nie die geliebte Hand berühren durfte, zum ersten Male ein lange geliebtes Wesen an Brust und Mund. Weiter wüsste ich auch nichts zu sagen. Es war eine einzig Perle von Minute. Etwas, das nie da war, nie wiederkam. Eine ganze sehnsüchtige Vergangenheit und Zukunftstraum war in einen Augenblick zusammen eingepresst. Und im Finstern, hinter den geschlossenen Augen, entfaltete sich das Feuerwerk des Lebens für einen Blick und war dahin. Aber ich habe es doch nicht vergessen, das Unvergessliche. Ich kehre wie eine Hellseherin aus dem Himmel auf die Erde zurück und bemerke nur, dass diesem zweiten Weihnachtsfest der Ruprecht, da er ihm nicht vorlief, nachlief und ich nach Hause kommend schon unterwegs den Boten fand und zu Hause stark gescholten wurde über mein Auslaufen. Gewöhnlich fällt immer nach zu heißen Silberblicken der Glückssonne ein solcher Schlossen- und Schlackenguss. Was tat es mir? Mein Paradies war durch nichts zu ersäufen. Denn blüht es nicht noch heute fort, bis an diese Väter heran? Es war, wie gesagt, der erste Kuss und zugleich, wie ich glaube, der letzte dazu. Wenn ich nicht absichtlich, da sie noch lebt, nach Schwarzenbach fahren und da einen zweiten geben will. Wie gewöhnlich nahm ich während meines ganzen Schwarzenbacher Lebens mit meiner telegraphischen Liebe vorlieb, welche noch dazu ohne einen antwortenden Telegrafen sich erhalten und beantworten musste. Aber wahrlich, niemand tadelt die Gute weniger als ich, wenn sie damals schwieg oder jetzt so noch nach ihres Mannes Tode. Denn ich musste mich später in fremdes Lieben und Herz immer erst langsam hineinreden. Es half mir nichts, dass ich sogleich mit fertigem Gesicht und allem Außen schon dastand. Allen diesen körperlichen Reizen musste später die Folie der Geistigen von mir untergelegt werden, bevor sie genugsam glänzten und blendeten und zündeten. Aber dies war eben das Fehlerhafte in meiner unschuldigen Liebezeit, dass ich ohne Umgang mit der Geliebten, ohne Gespräche und Einleitung, ihr bei meiner dürren Außenseite die ganze Liebe auf einmal hervorgefahren zeigte und kurz, dass ich ordentlich als der Judenbaum vor ihr stand, der ohne den Umschweif von Ästen und Blättern die weiche, feine Blüte aus der unansehnlichen Rinde hervortreibt.